Die Kältewelle. Ein merkwürdiges Geräusch riss Sky aus dem Schlaf. Na sowas! Heute Nacht hat es gefroren und geschneit. Und zwar so stark, dass einige Äste unter der Schneelast einfach abgebrochen waren. Nun wurden auch die anderen Fellfreunde wach. Doch als sie aus ihren Hundehütten kamen, gerieten alle erst einmal ins Rutschen. Der Boden war so vereist, dass sie kopfüber in einem Schneehaufen landeten. Heute Nacht hat es wirklich doll gefroren. Hallo, was ist? Nur Marshall schlitterte an seinen Freunden vorbei, prallte gegen einen Baum. Dadurch lösten sich einige Eiszapfen und blieben um ihn herum im Boden stecken. Es sah aus wie ein Gefängnis. Hilfe! Doch da kam bereits Rubble angelaufen. Marshall, wie kommst du denn da rein? Frag mich lieber, wie ich hier wieder rauskomme. Ganz einfach. Ruff, Schaufel. Wenn's weiter nichts war. Keine Sorge, Marshall. Rubble ist der Retter. Weg mit euch! Im Nu hatte die kleine Bulldogge die Eiszapfen um Marshall herum weggeschaufelt. Frei! Wegrutschen! Übermütig tobten die Fellfreunde im Schnee herum. Ryder sah ihnen aus der Einsatzzentrale beim Spielen zu. Die Hunde freuen sich richtig über den Winter. Aber ich vermute, in der Abenteuerbucht ist es ziemlich glatt. Er lief zu dem großen Fernrohr, das an einem der Fenster stand. Das sehe ich mir mal näher an. Auch auf der Robbeninsel, auf der Captain Tollpatsch wohnte, lag der Schnee meterhoch und sogar das Wasser in der Abenteuerbucht war gefroren. Das geschah nur sehr selten und deshalb nutzte der Captain die Gelegenheit zum Schlittschuhlaufen. Ganz schön glitschiges Glatteis heute. Fast wäre er hingefallen, doch Walli, das Walross, fing ihn gerade noch auf. Danke, Walli. Wunderbar. Und jetzt machen wir die Hebefigur. Aber zum Hochheben war Walli dann doch ein bisschen zu schwer. Wenn wir zu den Olympischen Spielen wollen, müssen wir noch üben. Bürgermeisterin Gutherz war mit ihrem Huhn Henrietta im Auto unterwegs. Je, Henrietta, die Straße ist heute glatt. Nicht nur glatt, sondern sehr glatt. Die Bürgermeisterin konnte nicht mehr bremsen. Das Auto schlitterte über die vereiste Fahrbahn, drehte sich um sich selbst und kam dann in einem Schneehaufen zum Stehen. Aber richtig glatt. Ach, Henrietta, geht's dir gut? Anscheinend, denn Henrietta schnarchte. Sie war völlig entspannt. Ganz im Gegensatz zur Bürgermeisterin. Ganz ruhig bleiben. Atmen, atmen. Ja, so ist es gut. Also, Henrietta, dann werden wir jetzt mal rückwärts fahren. Das funktionierte aber nicht. Die Räder drehten einfach durch. Oh nein, wir stecken fest. Wir brauchen die Helfer auf 4 Pfoten. Ryder ließ das Fernrohr los, als sein Pawpad sich meldete. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Oh, Ryder, Henrietta und ich stecken in einem Schneehaufen fest. Ist Ihnen was passiert? Nichts passiert, alles gut, aber die Straßen sind glatt wie ein Spiegel. Ein weiteres Auto geriet jetzt ins Rutschen. Ja! Halb so schlimm. Die Straßen sind nicht sicher. Keine Sorge, wir machen das schon. Kein Einsatz zu groß, keine Pforte zu klein. Und Ryder, wenn es euch nicht zu viel Mühe macht, wäre es wunderbar, wenn ihr uns helfen würdet, ehe meine Henrietta völlig durchdreht. Dabei schlief das Huhn immer noch. Wir helfen Ihnen gerne, sind schon unterwegs. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns. Wie immer ließen die Fellfreunde alles stehen und liegen und flitzten sofort zur Zentrale hinüber. Allen voran Marshall, der in einem Eisklumpen feststeckte und deshalb eher rutschte als lief. Hey, heute bin ich mal Erster. Das hättet ihr nicht gedacht. Die Türen des gläsernen Fahrstuhls schlossen sich und dann ging es auch schon hinauf in die Zentrale. Unterwegs schlüpften alle in ihre Einsatzanzüge. Die Helfer auf 4 Pfoten sind bereit, Ryder. Ryder stand bereits vor dem großen Bildschirm. Danke, dass ihr sofort gekommen seid. Die Abenteuerbucht ist zugefroren und man kann super Schlittschuh laufen. Aber auf der Straße ist es gefährlich. Bürgermeisterin Gutherz und Henrietta stecken in einem Schneehaufen fest. Was sollen wir tun? Was sollen wir nur tun? Chase, du stellst die Hütchen auf und dann regelst du mit deinem Megafon auf der vereisten Straße den Verkehr. Das ist ein Fall für Chase. Rubble, du musst bitte mit deinem Bagger den Schnee von der Straße räumen. Kein Problem. Rubble ist der Retter. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Zuma, Rocky, Sky und Marshall hielten in der Zentrale die Stellung, während die anderen sich auf den Weg machten. Ryder rutschte die große Stange hinunter ins Erdgeschoss zu seinem roten Quad. Chase und Rubble nahmen die Rutsche mit den vielen Kurven. Sie liebten es, sie hinunter zu sausen und sprangen dann in ihre Fahrzeuge. Ryder erwartete die beiden bereits und schon konnte es losgehen. Aber die Straßen waren wirklich sehr rutschig. Wow! Rubble, du fährst vor und räumst den Weg frei. Rubbles gelber Bagger hatte vorn eine große Schaufel. Und mit der schob er den Schnee nun einfach beiseite. Ja, super, Rubble! Schon waren sie auf der Brücke. Nun war es nicht mehr weit bis in die kleine Stadt. Aber immer noch sehr glatt. Neben einem hohen Schneehaufen kamen sie zum Stehen. Frau Bürgermeisterin, alles in Ordnung? Aus dem Schnee schaute nämlich die Stoßstange eines Autos hervor. Oh ja, uns geht es gut. Oh, Henrietta, Ryder ist da und holt uns raus. Du warst so ein tapferes kleines Hühnchen. Vor allem aber ein schnarchendes. Henrietta hatte von all dem nichts mitbekommen. Ryder wusste sofort, was zu tun war. Chase, du sperrst die Straße ab. Das ist ein Fall für Chase. Von seinem Polizeiauto aus verteilte der kleine Schäferhund die Hütchen auf der Straße und sprang dann selbst hinterher. Oh, eher ein Fall auf meine Nase. Aber Chase war schnell wieder auf den Pfoten. Wir ziehen das Auto mit deiner Seilwinde raus. Wuff, Seilwinde! Am Polizeiauto öffnete sich eine Klappe und Ryder zog ein dickes Seil heraus, das er an der Stoßstange befestigte. Los geht's! Aber auch er konnte sich kaum auf den Füßen halten. Chase, alles klar, leg los! Wuff, aufwickeln! Das Seil straffte sich und langsam wurde das Auto der Bürgermeisterin aus dem Schneehaufen gezogen. Hat geklappt! Gut gemacht, Chase! Sie kann jetzt fahren! Danke, Ryder! Aber nun wachte endlich Henrietta auf. Und ließ sich kopfüber in den Schnee fallen. Herrje, Henrietta, geht's dir nicht gut? Doch, dem Huhn ging es sogar sehr gut. Sie freut sich so, sie macht einen Schneeengel. Eher ein Schneehuhn. Ach, Henrietta, du kleine Künstlerin. Achtung, ich komme, mach Platz für mich. Die Bürgermeisterin warf sich neben dem Huhn in den Schnee. Und fing nun ebenfalls an, mit ihren Armen und Beinen zu strampeln. Aber da war noch jemand, der Hilfe brauchte. Der Lokführer. Hallo, hier ist Ryder. Ryder, wir brauchen deine Hilfe. Am Bahnübergang liegen Äste und Schnee auf dem Gleis. Da komme ich auf keinen Fall durch. Wir kümmern uns darum. Und ich weiß auch schon, welcher Fellfreund hier helfen kann. Everest? Everest war eine kleine Husky-Hündin. Sie lebte bei Jake auf dem Berg und war noch nicht lange bei der Paw Patrol. Die Paw Patrol braucht dich. Ryder, was soll ich tun? Schnee und Äste blockieren den Bahnübergang. Wir müssen ihn schnell freiräumen. Wir treffen uns dort. Bei Schnee ist doch klar, bin ich da. Woo, woo. Schneemobil! Woo. Das Schneemobil hatte keine Räder, sondern dicke, schwere Ketten, die auf Eis und Schnee nicht ins Rutschen kamen. Im Nu saß Everest am Steuer und machte sich auf den Weg. Bürgermeisterin Gutherz und Henrietta saßen unterdessen wieder im Auto. Danke nochmal, Ryder. Gern geschehen. Langsam und vorsichtig fuhr sie davon. Gut, Fellfreunde, dann kümmern wir uns mal um das Bahngleis. Doch auch die Straße zum Bahnhof lag voller Schnee. Ein Moment, ich räume erst den Weg frei. Rubble schaufelte eine Ladung Schnee nach der anderen zur Seite. Aber der Schnee lag meterhoch. Ich hoffe, Everest wird schneller vorankommen als wir. Die junge Hündin raste den Berg hinunter. Dank ihres Schneemobils hatte sie überhaupt keine Probleme mit den glatten Straßen. Ja, juhu! Und auch noch jede Menge Spaß. Ganz im Gegensatz zu Chase, Rubble und Ryder, die nun endlich den Bahnübergang kurz vor dem Bahnhof erreichten. Der Lokomotivführer hat recht. Wir müssen das Gleis sofort freiräumen. Everest, brauchst du noch lange? Ihr müsst nicht mehr warten. Ich bin gleich da. 3, 2, 1. Da bog das Schneemobil schon um die Ecke. Und im Nu war das Gleis wieder frei. Bitte schön, Ryder. Der Schneehaufen ist weg. Aber die Äste sind noch da. Solange wir sie wegräumen, muss der Zug halten. Herr Lokführer, hier ist Ryder. Wie sieht das Gleis aus? Schlecht. Sie müssen den Zug anhalten. Ein halber Baum ist auf das Gleis gefallen. Den müssen wir wegräumen, bevor Sie in den Bahnhof einfahren. In Ordnung, dann trete ich auf die Bremse. Aber daraus wurde nichts. Ich kann den Zug nicht bremsen. Die Schienen sind zu vereist. Wenn er den Zug nicht zum Halten bringen kann, dann wird er mit Sicherheit entgleisen. Chase, wir holen mit deiner Seilwinde die Äste vom Gleis. Everest, du versuchst mit deinem Greifarm den Baum zu bewegen. Rubble, du kratzt das Eis mit deiner Schaufel von den Schienen. Dann kann der Zug anhalten. Seid ihr bereit? Ja, wir sind bereit! Sie durften keine Zeit verlieren. Wuff! Seilwinde! Ich mach den Haken an den Ästen fest. Ryder schnappte sich das Seil und lief auf die Gleise. Wuff! Greifarm! Everest aktivierte den Greifer. Kann losgehen, Chase. Wuff! Aufwickeln! Das Seil straffte sich und zog die Äste Stück für Stück von den Gleisen herunter. Sofort lenkte Everest den Greifarm des Schneemobils zu dem dicken Baumstamm, der immer noch quer über den Schienen lag, und hob ihn hoch. Gut gemacht, Everest. Da kommt der Zug. Rubble, mach schnell. Rubble ist der Retter! Mit seinem Schaufelbagger befreite die kleine Bulldogge die Gleise vom Eis. Sieht aus, als wenn wir es schaffen. Rubble, du kannst aufhören. Er müsste jetzt bremsen können. Gut, ich fahr runter. Rubble war der Retter. Gespannt sahen die Freunde dem Zug entgegen, der jetzt in den Bahnhof einfuhr. Die Bremsen funktionieren. Juhu! Zum Glück hat Rubble die Schienen freigeräumt. Wir haben es geschafft. Das war gerade noch einmal gut gegangen. Danke, Rubble. Hat mir Spaß gemacht. Der Verkehr rollt wieder, dank eurer Hilfe. Auf euch kann man sich verlassen. Unsere Bucht ist zugefroren. Wer will ein bisschen rutschen? Alle Pfoten aufs Eis! Everest stürmte als Erste los. Ich bin die Beste im Rutschen. Aber auch die anderen stürmten los und tobten ausgelassen auf dem Eis herum. Yeah! Auch wenn sie dabei ganz schön ins Schleudern gerieten. Oh! Vorsicht! Gut gefangen, Zuma. Und dann hatte Marshall eine Idee. Ich weiß, was wir brauchen. Wir brauchen eine richtige Rutschbahn. Wasserkanone! Mit seinen Wasserdüsen spritzte der kleine Feuerwehrhund jede Menge Wasser in die Luft, das sofort zu Eis wurde. Wow! Coole Eisrutsche! Wow. Übermütig sausten Everest, Sky und Zuma die Eisrutsche herunter. Und landeten kopfüber im Schnee. Na, ihr Schneeschnauzen? Doch da waren sie schon wieder auf den Pfoten und tobten vergnügt durch den Schnee, bis die Sonne unterging.